SWR 2 Hörspiel. Monsieur Mortin. Hörspiel in drei Teilen von Robert Pongé. Aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Teil 3. Sie sagen, dass er trank. Haben Sie ihn öfter vom Alkohol übermannt gesehen? Ich habe ihn gut 3 oder 4 Mal besoffen gesehen. Vielleicht auch 5 oder 6 Mal. Aber in der ganzen Gegend sprach man von ihm als einem Trinker. Wer sprach so von ihm? Die Stammgäste vom Wirtshaus. Von welchem Wirtshaus? Vom Grünen Baum. Sehen Sie, Herr Passavoine, Sie sagen zuerst in der ganzen Gegend und dann im Wirtshaus. Das ist nicht das Gleiche. Entschuldigen Sie, aber es sind die Leute aus der Gegend, die ins Wirtshaus gehen. Die Männer, die trinken, mein Herr, die zusammen trinken und zwar häufig mehr als gut ist. Und was ändert das? Ganz einfach, dass ein Mann wie Alexandre Mortin seine schwachen Momente haben konnte. Was aber nicht bedeutet, dass er als ein Trinker anzusehen ist. Das heißt, als jemand, der keine anderen Ideale kennt, als sich zu betrinken, der kein geistiges Leben hat, keine Moral, kein anderes Streben, als sich zu vergessen. Wenn Sie das so sehen... Kein Zug seines Wesens zieht uns stärker an als ein anderer, Herr Passavoine. Wir versuchen lediglich, uns ein gerechtes Bild von dem Verstorbenen zu machen. Wir wissen durch das Werk, das er hinterlassen hat, dass er ein gewissenhafter Mann und bedeutender Schriftsteller war. Und vielleicht eine zwiespältige Natur. Deshalb scheint uns die Bezeichnung eines Säufers für ihn unangebracht. Gut, gut, lassen wir den Säufer. Aber das hat krank, wir wissen es. Doch wollen wir jedes überstürzte Urteil vermeiden. Sie waren also sein Nachbar? Sein Nachbar würde ich nicht unbedingt sagen. Die Bianles waren seine Nachbarn und Blaise Masson. Ich habe 4 Häuser weiter an der Landstraße gewohnt. Sie hatten jedoch häufig mit ihm zu tun, wegen seines Gartens, wie uns gesagt wurde. Ja, ich habe mich eine Zeit lang um seinen Garten gekümmert. Das war lange, bevor ich in Pension gegangen bin. Ich war damals, na, wie alt werde ich gewesen sein? So um die 30 vielleicht. Ich nahm so einen kleinen Nebenverdienst ganz gern mit. Er bezahlte mich tageweise. Wir hatten lange wegen dem Lohn verhandelt. Er war verdammt knickerig. Ein großer Garten? Wie ein Taschentuch. 4 kleine Beete und ein Weg, der zu einer Laube führte. Aus Hopfen, wenn ich mich recht erinnere. Hatten Sie seine Frau gekannt? Seine Frau? Er ist doch verheiratet gewesen, nicht wahr? Nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, Sie meinten... Ja, sagen Sie, was Sie wissen. Sie werden mir wieder vorwerfen, dass ich nicht ernsthaft bin. Wir sagen gar nichts, wenn Sie mit gutem Gewissen sprechen. Nun, das war sicher die Mimi. Er verkehrte mit ihr. Ich war zu der Zeit noch ein Lausejunge. Aber die Leute haben viel über sie geredet. Und Mortin war nicht der Einzige, wissen Sie? Haben Sie nie gehört, dass er verheiratet gewesen war? Mit der Mimi? Nein, seine Frau, Frau Mortin. Nicht, dass ich wüsste. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Die Fragen stellen wir hier, Herr Passavoine. Wir wissen, dass Alexandre Mortin verheiratet gewesen war. Wenn Sie es ja wissen... Und dass er fast 30 Jahre Witwer war. Haben Sie immer in seiner Nähe gewohnt? Nein, vorher wohnte ich 20 Kilometer weiter weg in Bousset. Sie konnten also über Herrn Mortins Heirat durchaus in Unkenntnis geblieben sein. Aber nicht über die Geschichte mit der Mimi. Sie konnten sehr gut in Unkenntnis darüber sein, dass Herr Mortin das Unglück gehabt hat, seine Frau bei einem tragischen Unfall zu verlieren. Was für ein Unfall? Die Fragen stellen wir hier, Herr Passavoine. Ich weiß gar nichts über seine Frau. Ich weiß nur, dass die Mimi ein schlechtes Ende genommen hat. Aber wie man sich bettet, so schläft man. Was hat sie denn für ein Ende genommen? Sie hat Tabletten geschluckt. Das nun schon 20 Jahre her. Aber das weiß ich ganz genau. Sie wollen damit sagen, dass sie sich vergiftet hat? Ich will sagen, was ich sage. Vergiftet, nicht wahr? Wenn Sie unbedingt wollen. Man hat ihr sogar das kirchliche Begräbnis verweigert. Das hatte sie davon. Herr Passavoine, ich möchte Sie bitten, sich Ihre Worte genau zu überlegen. Und vor allem, sich so genau wie möglich zu besinnen. Wir möchten Sie über den Tod von Herrn Mortin befragen. Haben Sie erfahren, woran er gestorben ist? Er hat 5 oder 6 Jahre so herumgemacht. Krebs, sagen die Leute. Vom vielen Saugen. Verzeihung. Haben die Leute nicht noch von etwas anderem gesprochen? Ja, wieso von etwas anderem? Es ist lange her, dass sich all das ereignet hat, Herr Passavoine. Wir haben unsererseits Untersuchungen angestellt und glauben zu wissen, dass damals gewisse Gerüchte in Umlauf waren, die gegebenenfalls als unbegründet zu erklären unsere Aufgabe ist. Und zwar Gerüchte darüber, dass der Schriftsteller in einem Augenblick der Verzweiflung oder aus Unachtsamkeit eine tödliche Dosis von Beruhigungsmitteln oder irgendein anderes rasch wirkendes Gift eingenommen habe. Was meinen Sie damit? Dass er sich vergiftet hat. Verwechseln Sie das nicht mit der Geschichte von der Mimi? Vielleicht unterliegen Sie selbst diesem Irrtum. Was meinen Sie damit? dass Ihre Erinnerungen, die die Mimi betreffen, Ihnen die Gerüchte ins Gedächtnis zurückrufen, die sich auf Alexandre Mortin beziehen. Anders ausgedrückt, dass Sie die Umstände beim Tod des einen mit denen beim Tod des anderen verwechseln. Na sowas, halten Sie mich etwa für einen Lügner? Durchaus nicht, Herr Passavant, durchaus nicht. Beruhigen Sie sich. Wir wissen, wie schwierig es ist, sich genau zu erinnern. Sie sind vollkommen entschuldigt, wenn Sie sich einmal irren sollten. Ich irre mich aber nicht zum Kuckuck. Die Mimi hat zu viel Tabletten gefressen und Mortin ist an Krebs gestorben, weil er zu viel gesoffen. Es ist merkwürdig, sehen Sie, dass die Gerüchte, die um Mortins Tod in Umlauf waren, gerade die sind, die Sie in Bezug auf diese Frau anführen. Ach, bitte schön, Sie können ja den Gerüchten, wie Sie sagen, glauben und nicht mir. Da brauchen Sie mich aber nicht erst zu fragen. Bitte beruhigen Sie sich, Herr Passavant. Im Gegenteil, wir benötigen Ihre Angaben sogar dringend, eben um festzustellen, dass diese Gerüchte falsch waren. Sie sind ganz sicher in Bezug auf das, was Sie über diese Mimi aussagten? Dass sie mit Mortin verkehrte, ja. Dass sie sich vergiftet hat. Zu viele Tabletten genommen, ja. Wissen Sie, ob dieser tragische Tod Herrn Mortin nahegegangen ist? Erinnern Sie sich, dass er großen Kummer gezeigt oder sich irgendwie merkwürdig verhalten hat? Sie verkehrten schon lange nicht mehr zusammen, als sie starb. Und was das Merkwürdige angeht, so ist er das schon immer gewesen. Was meinen Sie damit? Er sagte einem heute etwas und morgen genau das Gegenteil. Einen Tag wollte er Stiefmütterchen in die Beete, den nächsten vergissmeinnicht. Einen Tag nannte er mich seinen lieben Passavant, den nächsten kannte er kaum meinen Namen. Sie sahen ihn also täglich? Das ist nur so gedacht. Eigentlich müsste ich sagen, die eine Woche so, die nächste so. Auch darüber redeten die Leute in der ganzen Gegend. Sie meinen im Wirtshaus? Im Wirtshaus oder in der Gegend, ich sage Ihnen doch, das ist dasselbe. Und was wissen Sie über seine Nichte? Welche? Seine Nichte. Hat er denn mehrere? Zwei. Mutter und Tochter. Er hatte eine Großnichte? Er nannte sie auch seine Nichte. Wir meinen die Mutter, die Lehrerin war. Sie war also verheiratet gewesen? Sie war nicht verheiratet gewesen. Das war es ja gerade. Aber sie hatte eine Tochter. Die auch Herrn Mortin besuchte? Manchmal, ja. Haben Sie sie gekannt? Wie alt war sie ungefähr? 6 oder 7, ein Kind. Besuchte sie Ihren Großonkel zu der Zeit, als Sie sich um den Garten kümmerten? Ich besinne mich nicht, dass ich sie dort gesehen hätte. Nein. Wo dann? Ich habe sie in der Villa gesehen, zusammen mit ihrer Mutter, die uns schon nicht mehr grüßte. Sie hielt sich für reich. In welcher Villa? Der Villa von Mortin, die er danach gekauft hat. Was heißt danach? Na, nachdem er in dem Haus gewohnt hat, er zum Kuckuck. Wo stand diese Villa? In Richtung Cachon. Direkt vor dem kleinen Wäldchen. Sie waren denn also gar keine Nachbarn mehr? Nein. Aber Sie haben sich weiter um seinen Garten gekümmert? Nein, er hatte einen Gärtner genommen. Doch Sie sahen ihn weiterhin? Ab und zu. Wo? Im Wirtshaus. Demselben? Nein, im grünen Baum. Sie sagten, dass das andere der grüne Baum gewesen sei. Ich habe mich geirrt. Das war der Schwan. Herr Mortin verkehrte also in beiden? Zuerst im grünen Baum und dann... Nein. Vielmehr erst im Schwan und dann im grünen Baum. War dieser Schwan in der Nähe seiner Villa? Ja. Und erzählte er Ihnen dort von seiner Nichte? Vor allem von der Kleinen. Er hing sehr an ihr. So. Herr Mortin war also umgezogen. Haben Sie seinen Diener gekannt? Er hatte nur eine Köchin. Zur Zeit des kleinen Hauses oder der Villa? Der Villa. In dem kleinen Haus hatte er gar niemand. Wissen Sie genau, dass er keine Hilfe hatte? Nicht einen Mann, der ihm ergeben war und seinen Haushalt versorgte? Und ob ich das weiß? Meine Frau hatte ihm oft genug vorgeschlagen, sich um ihn zu kümmern. Er wollte niemand haben. Einmal habe ich gehört, wie seine Nichte, die Mutter, gesagt hat, dieses Haus ist ein richtiger... Verstehen wir uns recht. Dieses Haus, also das erste, war ein kleines Gebäude mit höchstens 3 oder 4 Räumen. Ja, mit einem Stockwerk, wie es seinerzeit viele gab. Heutzutage bei 3 Zimmern baut man alles zu ebener Erde. Und die Villa? Oh, das war was anderes. Mindestens 15 Zimmer, was weiß ich, mit einem schönen Garten und Beeten wie in einem Park. Und hat er nicht in dieser Villa einen Diener, bevor die Köchin kam? Das ganz bestimmt nicht. Die Köchin, eine gewisse Noemi, ist gleichzeitig mit ihm in die Villa eingezogen. Diese Noemi war auch so eine merkwürdige, wie Sie sagen. Sie sprach mit niemand. Ihre Trauer hatte ihr ganz den Verstand verdreht. Die Trauer um ihre Tochter, die in Afrika oder irgendwo sonst gestorben ist. Ihr Sohn, wir wissen es. Und der Neffe von Herrn Mortin? Soviel ich weiß, hat er keinen Neffen. Können Sie sich nicht an einen gewissen Louis erinnern? Nein. Ach so. Sie meinen vielleicht Herrn Pierre. Aber das war nicht sein Neffe. Das war nur ein Freund von ihm, der ihn manchmal in der Villa besuchte. Wieso wissen Sie, dass es nicht sein Neffe war? Wieso ich das weiß? Na, weil er es nicht war zum Kuckuck. Er ist Karas oder Kavas oder so ähnlich. Ein Ausländer mit Akzent. Er reiste als Vertreter einer Firma. Meine Frau hat bei ihm mal Kaffee bestellt. Er war noch jung, aber verstand sich aufs Geschäft, das kann ich Ihnen sagen. Wie alt mag er gewesen sein? Weiß ich nicht. Vielleicht so 25. Nach den Aussagen der Köchin Noemi glaubten wir, dass dieser Herr Pierre der Neffe Alexandre Mortens gewesen sei. Noemi? Die lebt noch? Noemi, na sowas. Sie erzählte uns von dem Neffen. Sie wird sich geirrt haben. Es sei denn, Mortin hätte ihn seinen Neffen genannt. Aber ich wüsste nicht, warum. In Anbetracht der Tatsache, dass Sie keinen sehr häufigen Umgang mit Herrn Mortin pflegten, können auch Sie sich täuschen. Glauben Sie nicht? Ich weiß auch nicht. Sehen Sie, wie vorsichtig man in seinen Aussagen sein muss, Herr Passavoine? Sein was? In dem, was man behauptet. Wie Sie wollen. Sie sagten, dass sich Ihrer Meinung nach Alexandre Mortin merkwürdig benahm. Sagen wir, launisch oder inkonsequent. Besinnen Sie sich noch auf anderes, außer seinen wechselnden Anweisungen? Einmal Hü, einmal Hot. Antworten Sie. Da muss ich erst einmal nachdenken. Ach so. Ja, damals, als er versucht hatte, sich zu ertränken. Er wollte sich ertränken? Ein reiner Witz. Das war zur Zeit des kleinen Hauses, wie Sie sagen. An einer Stelle im Fluss, wo einem das Wasser nicht mal bis an die Knie reicht. Aber er war besoffen wie ein Schwein. Verzeihung. Ich habe ihn wieder rausgefischt. Er musste 8 Tage im Bett bleiben, Bronchitis. Vielleicht war er nur ins Wasser gefallen. Masson sagt nein. Er hätte ihm eines Tages gesagt, dass er keine Lust mehr habe zu leben. Und die Bernes sagten es auch. Sie waren gar nicht überrascht. Sie haben mit dem Doktor gesprochen, der gesagt hat, Martin hätte eine neue Rasthenie. So was muss im Kopf stecken. Da sehen Sie, dass er komisch und war. Und Sie sagen, dass Sie ihn aus dem Wasser geholt hätten? Ich kam zufällig vorbei, als ich meinen guten Martin in der Brühe liegen sah. Er war so stumm und steif wie ein toter Fisch. Ich habe ihn ans Ufer gezogen und ihm ein paar Ohrfeigen gegeben. Da hat er sofort die Augen aufgemacht. Hängt dieser Zwischenfall mit einem ernsten Ereignis zusammen? Etwas in Mortens Leben, das ihn besonders erschüttert hat? Wie zum Beispiel der Tod dieser Mimi? Da gehen Sie ganz irre. Ich sage Ihnen doch, dass die Mimi ihre Tabletten mindestens 10 Jahre später geschluckt hat. Ein anderes Ereignis, eine Enttäuschung. Aber Sie würden es sicher nicht wissen, er hat sie nicht ins Vertrauen gezogen. Können Sie sich erinnern, dass man, nachdem er tatsächlich gestorben war, von einer Korrespondenz gesprochen hat, die er mit irgendjemand führte? Einer Korrespondenz? Ja. Da sich auf dem Land alles herumspricht, haben Sie vielleicht davon gehört, dass Mortin, bevor er sich vergiftet hat... Ich sage Ihnen doch, er hat sich nicht vergiftet. Er ist an Krebs gestorben, weil er zu viel... Verzeihung, aber hat man nicht damals oder etwas später über einen gewissen Brief gesprochen, der angeblich eine neue Krise bei ihm ausgelöst hat? Eine Depression, die seinen Tod beschleunigt haben könnte? Da muss ich erst einmal nachdenken. Aha. Sie meinen vielleicht die Postkarte? Jawohl. Ja, da habe ich etwas davon gehört. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Eine Bekannte von ihm, die mal in der Villa gewohnt hatte. Da könnte Ihnen Saint-Thür von der Post Auskunft geben. Aber das mit der Postkarte stimmt. Angeblich soll sie nicht unterschrieben gewesen sein. Es war eine Landschaft in Afrika oder sonst wo. Saint-Thür sagte, dass man solche Karten nicht verschicken dürfe. Was für Karten? Mit Landschaften? Nein, dass man so nicht an die Leute schreiben dürfe. Es stand nichts weiter drauf als Guten Tag oder Auf Wiedersehen. Oder vielleicht eher Leb wohl? Meinetwegen, ich erinnere mich nicht mehr. Sie fragen auch noch nach den kleinsten Einzelheiten bei Sachen, von denen man sowieso kaum weiß, ob sie stimmen oder nicht. Und hat man erfahren, wer die Karte geschrieben hat? Herr großer Gott, wie soll ich mich denn da noch besinnen? Sie haben sich doch auch auf die Postkarte besonnen. Das stimmt. Ich habe es an Tür gut gekannt. Wissen Sie, da hätte Ihnen die Nichte, ich meine die Mutter, etwas darüber sagen können, wenn sie nicht auch inzwischen gestorben wäre. Sie hat den Alten überwachen lassen. Sie wartete auf die Erbschaft. Sie wollte alles wissen. Sie wird ihm die Hölle schon heiß gemacht haben. Sie ließ ihn überwachen? Nach dem, was Saint-Thür gesagt hat, ja. Von wem? Weiß ich nicht. Ich weiß nur... Was? Noch etwas, das nicht ernsthaft ist. Sagen Sie es. Nun, dass der Alte oft ganz nackt in seinem Zimmer herumspaziert ist. In welchem Zimmer? In seinem Zimmer in der Villa. Oder vielleicht in dem anderen. Er hatte noch ein Zimmer im Dorf, in dem er angeblich arbeitete. Die Leute haben sich immer gefragt, was er dort machte. Er bewohnte aber immer noch die Villa. Ja. Wissen Sie, ob seine Nichte oder seine Nichten dort mit ihm zusammenwohnten? Er war ganz allein. Sogar Noemi war nicht mehr da. Das war auch der Grund, dass er ganz allein war, weshalb er so Mischucke geworden ist. Er hat angefangen zu reisen. Stellen Sie sich mal vor, in seinem Alter. Er fuhr irgendwohin, irgendwann. Sogar mitten in der Nacht fuhr er weg. Eine Woche später oder auch schon nach ein paar Tagen kam er wieder. Wo fuhr er hin? Das hat keiner gewusst. Sicher nicht weit. Haben Sie nie gehört, dass er gewisse Medikamente nahm? Zum Beispiel, um zu schlafen oder gegen seine Krankheit? Sicher nahm er etwas gegen seinen Krebs, das will ich meinen. Wir dachten dabei an seine Neurasthenie. Da weiß ich nichts von. Und haben Sie nach seinem Tod mit Noemi gesprochen? Was sagte sie? Was wollte sie sagen? Wusste sie etwas über seine letzten Stunden? Ich sage Ihnen doch, dass sie nicht mehr bei ihm war. Seit einer ganzen Weile schon nicht mehr. Wie lange etwa? Oh, 5 oder 6 Jahre. Die Zeit, in der er so herummachte. Wo ist er gestorben? In seinem Bett. In der Villa? Ja. Hat ihn niemand gepflegt? Ich glaube, seine Nichte kam ab und zu. Hat sie die Villa geerbt? Nein, Herr Pierre. Die Nichte hat sich aus dem Staub gemacht. Sie ist mit der Kleinen nach Amerika abgerückt und ist dort gestorben. Nicht lange danach, wie es heißt. Warum sagen Sie, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat? Nur so. Sie war wütend, aber sie konnte nichts machen. Und hat man keinerlei Kommentar zu ihrer Abreise gemacht? Ist sie nicht verdächtigt worden? Nicht, dass ich wüsste. Sie ist aus Wut fortgefahren. Jedenfalls hatte der Alte seine letzten Brötchen gegessen. Aufschreiben, einfach aufschreiben, nicht unterbrechen, sonst verliere ich den Faden. Eine alte Geschichte, ich muss damit fertig werden, ich habe nur dieses Heft, aber das muss genügen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Damals dachte ich das alles. Es gibt keinen Grund, dass ich es vergessen haben soll. Ein bisschen Mühe und ich werde es schon irgendwo wiederfinden. Hier auf der ersten Seite fange ich wieder an. Da habe ich aufgeschrieben, melancholisches Überwintern. Verehrte Hörer, Sie erinnern sich, dass wir in einem unserer Interviews, die um die Person des Schriftstellers Alexandre Mortin kreisen, einen Mann befragt haben, den man als seinen Diener bezeichnen kann, wenngleich, streng genommen, er nie wirklich in seinem Dienst gestanden hat, sondern ihm nur sehr ergeben war. Er hatte angegeben, seine Aufzeichnungen mit den Erinnerungen an Alexandre Mortin in einen Brunnen geworfen zu haben. Wir sind inzwischen weiter in ihn gedrungen, um zu klären, ob er wirklich nichts von seinen Notizen aufbewahrt hätte. Herr Jean, so lautet sein Name, hat in seiner Bescheidenheit zwar zunächst das Vorhandensein irgendwelcher Notizen abgestritten, weil er sie seines Meisters und Vorbilds nicht für würdig hielt, hat sich aber nach langem Drängen doch einverstanden erklärt, uns einige Blätter seiner Notizen vorzulesen. Ein paar Notizen, die er nach der Vernichtung seines Manuskripts noch gefunden hat. Diese wenigen Seiten führen uns unmittelbar sowohl in die persönliche Welt des Schriftstellers Alexandre Mortin, wie auch in die Empfindungsweise ihres Verfassers. Melancholisches Überwintern. Das erste Wort, was ich am Montag der letzten Woche aufgeschrieben habe. Ich habe lange überlegt, was es eigentlich heißen sollte, was er eigentlich gemeint hat. Sicher dachte er an Winterschlaf wie bei manchen Tieren. Ich habe im Lexikon nachgesehen. Winterschlaf, Erstarrung, alles geht langsamer. Das meinte er von sich selbst. Er würde einschlafen, sich gehen lassen, langsamer machen wie jedes Jahr, wenn der Winter kommt. Er schlief mehr und arbeitete weniger. Aber in diesem Jahr, an dem letzten Montag, hatte er melancholisches Überwintern gesagt, weil etwas geschehen war. Weil er Kummer hatte, großen Kummer. Denn am Tag vorher war ein Telegramm gekommen, Schwester gestorben. nach so vielen Jahren, die sie schon weg war, weit weg, nicht, dass er sie wirklich gern gehabt hätte, aber sie war das letzte Band, als ob die Erinnerung an das, was er selbst gewesen war, von nun an nicht mehr wäre, als ob er, weil da stand Schwester gestorben, er, der immer weitermachte mit dem Gedanken, dass sie noch da war, um ihn zu stützen oder ihm zu helfen, sich an früher zu erinnern und ihm zu ermöglichen, selbst auch noch dort zu sein, trotz seinem ganzen Elend. Und nun war es vorbei. Er hat es nicht gesagt, aber ich wusste es. Denn auch ich. An jenem Montag habe ich ihn wie gewöhnlich um 8 geweckt. Er ist aufgestanden und heruntergekommen und hat mir das Telegramm gezeigt. Ich wusste noch nichts davon und habe gesagt, was für eine traurige Nachricht. Er hat nichts gesagt. Ich habe den Kaffee gebracht, er hat mich nicht angesehen, ich habe überlegt, was ich ihm sagen könnte, aber nichts gefunden. Einmal hat er das Telegramm in die Hand genommen und hat so etwas gesagt wie, das ganze Leben schreibt man daran und an dem Tag, wenn es kommt, erkennt man es nicht. Ich habe es sehr gut begriffen, denn auch ich... Es kam mir vor, oder vielleicht auch nicht gleich, sondern erst später, als ich darüber nachdachte, als ob das, was man am besten begreift, am schwierigsten zu sagen wäre. Wahrscheinlich gibt es mehrere Arten zu begreifen, und meine ist die schlechte, weil sie nicht herauskommt. Ja, die schlechte, die am meisten wehtut, weil man nichts sagen kann. Ich denke es schon lange, nicht falsch, aber schlecht. Man kann sich nicht das ganze Leben über das täuschen, was einem zustößt. Das ist doch nicht möglich. Er hatte seinen Kaffee kalt getrunken. Ich überlegte immer noch, er sah zum Fenster hinaus, er hat das Telegramm wieder in die Hand genommen, ist aufgestanden und hat sich wie gewöhnlich an seinen Schreibtisch gesetzt. Er hat das Telegramm in die linke Schublade gelegt, wo er Briefe, Rechnungen und Fotos aufhob, die er verbrennen sollte, wie ich ihm ein paar Mal gesagt hatte. Warum sollte er sich mit diesen alten Sachen das Leben vergiften? Aber er wollte es, wie er es sagte. Anscheinend half ihm das bei seiner Arbeit. Zuerst der über Mortier, dann über den Sohn, als ob sein eigener Verdruss, sein Schmerz über alles, was nicht fertig geworden war in seinem Leben, sein, wie soll ich es nennen, seine Niederlagen, sein Scheitern, die Quelle aller Wahrheit wären, seiner eigenen und die der anderen, die Wahrheit im Allgemeinen. Und als ob man daraus schöpfen könnte, um von irgendetwas zu reden. Wenigstens fand ich darin die Erklärung dafür, dass er seine eigenen Geschichten mit denen von den beiden Mortiers vermischte. Er hat das Telegramm in die Schublade gelegt und ist nachdenklich sitzen geblieben, während ich mit dem Haushalt und den Vorbereitungen für das Mittagessen beschäftigt war. Die Tür stand offen und da habe ich ihn mehrmals murmeln hören, melancholisches Überwintern. Ich habe es gleich in mein Heft geschrieben. Er hat es ein paar Mal gesagt. Ich sah durch das Fenster draußen die trübselige Spätherbstlandschaft, die Wiese und das Beet mit den kleinen Chrysanthemen, die wir in jenem Jahr gepflanzt hatten. Sie waren schon fast verwelkt. Der Gemüsegarten mit dem Sauerampfer am Rand, die letzten Lauchstangen, der Brunnen, die Eichen. Unsere Beziehungen wurden immer schlechter. Und ich sah den Augenblick kommen, wo es keinen Zweck mehr hatte, noch zu ihm zu gehen. Er hatte immer einen schwierigen Charakter gehabt, aber seit einiger Zeit wurde es schlimmer. Wir redeten nicht mehr wie vorher. Er wurde immer stiller. Oft gab er mir keine Antwort auf eine Frage, und das ist das Schlimmste. Nie hat ein Wort jemand umgebracht. Aber das Schweigen tötet, umso sicherer sowohl den, der schweigt, als auch den, der etwas hören möchte. Als ich spürte, dass er anfing, sich zu verschließen, habe ich mein Möglichstes getan, um die Folgen abzuwehren. Ich redete unaufhörlich, vielleicht ungeschickt, aber das schien mir noch das Beste zu sein. Und um die Anzeichen von Ungeduld bei ihm wollte ich mich nicht kümmern. Ich sagte mir, das ist egal, wenn er dich anfährt. Ich fühlte kommen, was verhindert werden musste. Am Anfang, als ich zu ihm ging, lebte er noch mit seiner Mutter zusammen, die bald darauf gestorben ist, wovon er sich nie ganz erholt hat. Es war eine eigensinnige Frau und er widersprach ihr nie. Von ihr hatte er oder durch sie hatte er diese falsche äußerliche Ruhe, denn in Wirklichkeit war er doch so leicht erregbar. Sie liebte nichts von dem, was er liebte und nichts von dem, was er machte, oder man kann sagen, dass sie ihn nicht liebte. Immer wollte sie für das, was sie kochte, gelobt sein oder für ihren Haushalt oder sie jammerte über ihre Beine und ihren Magen und dass sie nicht schlafen könnte. Dabei schlief sie wie ein Klotz. Es hat mir um sie nicht leid getan. Sie konnte mich nicht ausstehen. Nein, es hat mir um Sie nicht leid getan. Also, an jenem Montag hat er sicher weiter vor sich hingeträumt, während ich mir zu schaffen machte. Aber als ich ihm gegen 11 seine Tasse Tee brachte, hatte er das Manuskript wieder vor sich und den Federhalter in der Hand, allerdings ohne zu schreiben. Die linke Schublade war aufgezogen, er hatte das Telegramm noch einmal gelesen oder sich seine Fotos angesehen. Ich habe es nicht gewagt, eine Bemerkung zu machen und bin wieder in die Küche zurückgegangen. Ich sagte mir, das wird nicht lange dauern. Ein paar Tage wird er seinen Kummer auskosten. Das ist ein Bedürfnis bei ihm, aber dann wird er wieder aufleben. Der Tod einer Schwester ist immerhin schlimmer als schlecht gekochter Lauch oder der Lärm der Motorsäge des Nachbarn. Ich habe ein paar Zeilen von Wovenark gelesen, den er mir empfohlen hatte. Das ist ein Schriftsteller, durch dessen zärtliche Art ich manches begriffen habe, aber der mich nie getröstet hat. Dann habe ich wie jeden Montag die Koteletts gebraten und einen Rote-Rüben-Salat gemacht und das Wasser für den Kaffee aufgesetzt. Um 12 habe ich das Essen aufgetragen. Er hat nicht auf sich warten lassen. Wie oft schrieb er sonst erst einen Abschnitt fertig und ich musste dann das Essen wärmen. Oft konnte ich ihn fragen, bist du auch wirklich fertig? Kann ich wirklich das Essen bringen? Und er antwortete ja, sicher, und kam dann doch nicht. An diesem Tag aber ist er gewissermaßen zum Tisch gestürzt und hat gleich gefragt, ist denn nicht noch eine Flasche Pomar da? Sonst trank er nie etwas zum Mittagessen, weil es ihn für die Arbeit zu müde machte. Ich habe gesagt, ich will mal nachsehen, obwohl ich wusste, dass keine mehr da war. Wir hatten die letzte getrunken, als seine Nichte das letzte Mal zu Besuch da war. Ich gehe also in den Keller und finde noch eine Flasche gewöhnlichen Rosé. Das war besser als gar nichts. Ich gehe damit wieder rauf und er macht mir eine fürchterliche Szene, dass es in dieser Bruchbude überhaupt nichts mehr gäbe, dass ich mich um nichts kümmerte unter dem Vorwand, dass ich mich bilden wollte. Aber meine Bildung, die wäre ihm verdammt egal. Den Pomar hätte ich bestimmt selbst getrunken, dass er an einem solchen Tage auch ein bisschen Mitgefühl verlangen könnte. Kurz, er hatte mir seit langem nicht mehr so viel an den Kopf geworfen. Ich habe ihm nur einfach gesagt, erstens bin ich nicht ein Sklave, zweitens erinnere ich dich daran, dass wir die letzte Flasche Pomar zusammen mit deiner Nichte getrunken haben, drittens bitte ich dich, deine Worte etwas zu mäßigen. Was ihn von Neuem hat losbrechen lassen, meine Worte mäßigen, erst liegst du mir dauernd in den Ohren, dass ich nichts sage und jetzt soll ich meine Worte mäßigen. Da hast du meine Worte, wenn du sie unbedingt hören willst. Ich habe das Zimmer verlassen und habe mein Kotelett allein in der Küche gegessen. Ich habe kein Wort gesagt, als ich den Kaffee gebracht habe. Ich habe meine Tasse im Zimmer getrunken. Er war wieder ruhig und sah zum Fenster hinaus. Der Abszess war aufgeplatzt. Seine Nichte war ungefähr 30 Jahre alt. Die Tochter der Schwester, die gerade gestorben war, nicht verheiratet, Lehrerin. Sie hatte eine gelbliche Haut und schlechte Zähne. Sie besuchte ihn jeden Monat, mich konnte sie nicht leiden. Sie sagte mir nicht einmal guten Tag, was Mortain am Anfang sehr unangenehm war, ihn später aber amüsierte. Ich wusste, dass sie ihre bestimmten Absichten verfolgte. Sie war sicher, dass ihr Onkel Vermögen besaß und sie war die einzige Erbin. Sie hetzte ihn auf, damit nicht etwa die Erbschaft an mich ginge, wenn ich mich gut mit ihm verstünde oder an eine seiner Bekannten, wie er sie nach dem Tode seiner Mutter hatte. Sie hat eine ganze Geschichte daraus gemacht und deshalb an ihre Mutter, Mortains Schwester, geschrieben, um sie zu informieren und die betreffende Person auszuschalten. Sogar entfernte Vetter und Freunde hatte sie mobilisiert. Dabei war denen das völlig egal. Nach dem Mittagessen habe ich den Gartenweg gerecht, da ich mir schon dachte, dass die Nichte kommen würde, um die Verstorbene bei ihm zu beweinen. Es konnte natürlich nicht die Rede davon sein, dass sie deshalb nach Kalifornien reisen würde. Sie ist nach einem Telefonanruf am nächsten Tag auch gekommen. Ich bin dann wieder ins Haus gegangen, um den Tee zu machen, der übliche Trott. Und da habe ich ohne besonderen Grund, denn unser Zerwürfnis bestand schon seit langem, plötzlich die Leere gespürt. Die Leere, besser kann ich es nicht ausdrücken, in der ich bisher gewesen war, war nicht mehr da. Ich war irgendwo anders. Die Vorstellung, die ich mir von unserer Freundschaft gemacht hatte, ich hatte Zuflucht bei etwas gesucht, was nicht mehr bestand. Und plötzlich war ich in der Küche ganz allein. Er trug mich nicht mehr im Wohnzimmer. Sobald wir mit unseren Mahlzeiten fertig waren, musste ich mich zurückziehen. Ich tat es gern, wenn ich damit seine Arbeit erleichterte und etwas zu unserem Zusammenleben beitrug. Aber es war nur noch eine Komödie. Etwas in dem Mechanismus war kaputt. Etwas beitragen, indem man verschwindet. Was für ein trauriges... Der Tod seiner Schwester machte nichts besser. Aber ich hatte nicht mehr den Mut, noch irgendetwas zu sagen. Er hat sicher lange über das Telegramm nachgedacht, denn das war nicht so einfach. Die Schwester hatte wieder geheiratet, die Nichte war aus erster Ehe, sie verstand sich weder mit dem Stiefvater noch mit ihren Geschwistern aus der zweiten Ehe ihrer Mutter. Das Telegramm musste höflich sein, durfte aber weder Fisch noch Fleisch sein und sollte doch gleichzeitig zu verstehen geben, dass die Tochter bereit war, hinzukommen, wenn es wegen der Erbschaft Schwierigkeiten geben sollte, was sie befürchtete. Er hat angefangen, in einer Zeitschrift zu lesen. Ich hörte ihn, wie er auf die Armlehne seines Sessels trommelte und hin und wieder einen Seufzer ausstieß. Gegen Abend habe ich angefangen, Kartoffeln für das Abendessen zu schälen. Er hat noch einen Rundgang durch den Garten machen wollen. Es wurde dunkel und fing an zu regnen. Ich habe zu ihm gesagt, er solle sich einen Regenmantel anziehen. Er hat ihn nicht angezogen und ist wahrscheinlich unter dem Vordach des Hühnerstalls stehen geblieben, um nicht nass zu werden. Ich habe geschwankt, ob ich eine Dose mit Krabben aufmachen sollte. War es angebracht, die Enttäuschung über den Pomar auszugleichen oder besser, sie einfach zu vergessen? Schließlich habe ich sie aufgemacht und eine Mayonnaise angerührt. Ein merkwürdiger Gedanke ist mir gekommen über den Zusammenhang zwischen Beerdigung und Mayonnaise. Die Art von Gedanken, die man nicht erklären kann. Und ich habe vor mich hingelacht. Es waren die Nerven. Gerade in diesem Augenblick stand er in der Tür und machte ein ganz seltsames Gesicht, als er mich so lachen sah. Er hat die Tür zugeschlagen und ich bedauerte meinen Einfall mit den Krabben. Aber es war zu spät. Sicher hatte er die Dose auf dem Tisch stehen sehen. Kurz darauf hörte ich, wie er die Flasche Portwein aufmachte. Er versuchte, sich zu beruhigen. Das war ein gutes Zeichen. Ich benutzte die Gelegenheit, um meine kleine Komödie zu spielen und bin zu ihm gegangen, um ihm als Aperitif einen Portwein vorzuschlagen, wobei ich meinen Satz schon vor dem Eintreten anfing, um dann in Verwunderung ausbrechen zu können, dass er denselben Gedanken gehabt hatte. Diese Art von Überraschungen lässt im Allgemeinen die Schranken einstürzen. Am nächsten Tag, also am Dienstag, habe ich das Mittagessen schon sehr früh vorbereitet. Schnitzel, Salat, Pommes frites. Die Nichte würde sich damit vollstopfen. Und als Vorspeise einen Käseauflauf. Gegen 10 wollte ich den Tisch decken, damit ich es nicht in der letzten Minute zu machen brauchte, aber Martin hat zu mir gesagt, ich störte ihn, er würde ihn selbst decken, wenn er mit seiner Arbeit fertig wäre. Und dann hat er noch hinzugefügt, ist doch heute nicht mit uns zusammen, wir haben Familienangelegenheiten zu besprechen. Damit war ich also zum ersten Mal in die Küche verwiesen. Es ist mir fast lieber so gewesen, weil ich die Verachtung der Nichte auf diese Weise nicht zu ertragen brauchte. Aber es war das Ende. Ich bin bis zur Schreinerei gegangen, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Dort gab es einen etwas einfältigen Arbeiter, der sich gerne mit mir unterhielt. Bei ihm brauchte ich mich nicht dauernd zu fragen, langweile ich ihn auch nicht. Er wurde Fonfon genannt, eigentlich hieß er Fontaine Gilles. Er hat mir erzählt, dass seine Mutter beinahe an einer Instruktion gestorben wäre. Er meinte eine Obstruktion. Wie durch ein Wunder war sie aber wieder gesund geworden. Wir haben uns über Krankheiten unterhalten, über alle, die er gehabt hat und alle, die ich gehabt habe und alle, die es im Dorf gab. Das ist ein unerschöpfliches Thema. Aber von der Großen, die uns beide in diesem Augenblick zusammenführte, sprachen wir nicht. Sie zerfraß mir das Herz und ebenso das seine, ohne dass er es wusste. Die entsetzliche Einsamkeit der Räudigen und Untröstbaren. Ich bin zum Haus zurückgekehrt. Ich habe Martin gefragt, wie ich es machen sollte. Würde er selbst das Essen auftragen oder sollte ich es machen oder sollte mich die Nichte gar nicht sehen? Er hat mir gesagt, dass ich das Essen bringen sollte, aber ohne bei allem mein Wort dazu zu geben. Ich ginge ihm auf die Nerven, weil ich dauernd redete. Ich habe also mit meinem Auflauf gewartet, bis die Nichte kam. Sie erschien um 12 auf dem Fahrrad, ganz in Schwarz, mit einem Schleier, den sie sich um den Hals geschlungen hatte. Sie hat ihr Rad an die Platane gelehnt und als sie mich sah, hat sie gesagt, wo ist denn mein Onkel? Ich hatte mir für alle Fälle einen kleinen Beilatzsatz zurechtgelegt, den ich aber nicht zu sagen brauchte. Sie ist in das Wohnzimmer geeilt und hat dazu eine Leichenbittermine aufgesetzt. Als sie Martin erblickte, hat sie gesagt, warum bist du denn nicht in Trauer? Er hat geantwortet, ich komme ja nicht aus dem Haus. Wenn ich ins Dorf gehe, ziehe ich meinen schwarzen Anzug an. Sie hat gesagt, dass er am Vormittag gleich den Hut gekauft hätte, sie hätte noch heruntergehandelt, aber er sei auch was Besonderes. Man muss sich anziehen, wie es sich gehört. Also, was werden wir nun machen? Mortin hat gesagt, dass weiter nichts zu machen wäre, als das Telegramm aufzusetzen. Das machen wir nach dem Essen. Und außerdem eine Anzeige in der Zeitung. Sie hat gesagt, wir brauchen unbedingt Trauerkarten. Ich habe mich erkundigt, das Dutzend kostet so und so viel. In Schreibschrift, das ist sehr vornehm. Mortin war nicht gleich einverstanden. Bei den wenigen Bekannten, die sie hätten, wäre es eine überflüssige Ausgabe. Sie war aufgebracht und die Eltern meiner Schüler und die archäologische Gesellschaft. Was macht das denn für einen Eindruck? Er hat schließlich nachgegeben und gesagt, dass er die Kosten übernehme. Dann hat er den Portwein eingegossen. Am Nachmittag habe ich mich im Garten beschäftigt. Ich habe ein bisschen gejätet und mich in die Ecke mit den Gewürzpflanzen auf die Bank in die Sonne gesetzt. Es wuchsen dort viele Sorten. Der Lorbeer, der aus Italien mitgebracht worden war, der Thymian aus der Provence, Rosmarin, den ich beim Vogelhändler gekauft hatte, Pfefferminze, die ich auf einer Wiese in der Nähe einer Quelle ausgegraben hatte, wo jungen Frösche aufbliesen, Salbei, Pfefferkraut, zwei oder drei Pflanzen Fenchel, Kerbel, Sellerie, Estragon, Meerrettich, Zipolle, Majoran, Engelwurz. Dieser Winkel, den ich gerne hatte und den ich nicht mehr wiedersehen würde, ließ mich einen idealen Garten erträumen. Einen Garten voller Wohlgerüche und erfüllter Versprechen. Ich bin nach Hause gegangen. Es war Nacht. Monsieur Mortin. Hörspiel in drei Teilen von Robert Pongé. Aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Teil 3. Die Rollen und ihre Sprecher. Interviewer und Nachbar Ernst August Scheppmann und Karl Box. Stimmencollage mit Vermieterin Erika von Tellheim, Interviewer 2 Gerd Baltus sowie den flüsternden Beobachtern zu Lebzeiten Mortens Lukas Ammann und Günter Lüders. Regie Heinz von Kramer. Produktion Süddeutscher Rundfunk und Radio Bremen 1964.